Spanje kam, trugen sie alles, was geblieben war, von ihrem Gott und bauten dort eine Stadt. In die Anden die Stadt der Inkas. Machu Picchu.